So, one day you will come to the place where your heart actually really believes. So eines Tages werdet ihr an den Ort kommen, wo euer Herz es wirklich glaubt. Do you know, if the truth, if the Bible is really true, which of course we believe. Und wisst ihr, wenn die Bibel wirklich wahr ist, was wir natürlich glauben? So look at it. So schaut mal. The Bible says we are a new creation. Die Bibel sagt, wir sind eine neue Schöpfung. But we've been told that we are only new creation if we act new. Aber wir wurden gelernt, dass wir nur neu sind, wenn wir uns neu verhalten, anders verhalten. Aber das ist nicht die Wahrheit. So, if you want to learn to act and live like a new creation, you've got to convince your heart that you are one. Also, wenn du lernen möchtest, dass du wirklich eine neue Schöpfung bist, dann musst du dein Herz überzeugen, dass du eine bist jetzt. Because it's faith in the heart. Weil es ist ja der Glauben im Herzen. Let me show you how God actually himself invented that BPPP formula. That's so beautiful. Und ich möchte euch zeigen, wie Gott selber diese BPPP Formel gelehrt hat. Names in the Bible always are very important. Und wisst ihr, die Namen in der Bibel sind immer sehr wichtig. They give identity. Weil sie geben Identität. This actually have to do with character. Und Namen haben mit Eigenschaften zu tun. God knows it. That's in the Hebrew culture, very clear. Und Gott weiß das, weil das ist in der hebräischen Kultur ganz klar. There's a man and his name was Abraham. Und da gibt es einen Mann und sein Name ist Abraham. God comes to this guy. Und Gott kam zu Abraham. And God says to him. Und er sagt zu ihm. Hey, you're going to be the father of many nations. Hey, du wirst der Vater sein von vielen Nationen. I'm going to give you many, many children. Und ich werde dir ganz, ganz viele Kinder geben. But the problem was. Aber das Problem war. 10 years later, it didn't happen. 10 Jahre später und es ist noch nicht passiert. Why? Wieso? I heard so many sermons. Ich habe so viele Predigten gehört. About the important time to wait for God's time. Über diese Wichtigkeit, auf Gottes Zeit zu warten. That God in his wisdom made him wait for more than 10 years to build something in his character. Und dass Gott in seiner Weisheit ihn 10 Jahre warten ließ, um in seinen Charakter zu bilden. None of this you can find in the story of Abraham. Aber nichts von dem kann man in der Geschichte von Abraham lesen. And then said it was God's will for Abraham to wait for so long to have a son. Da gibt es keine Beweise, dass Gottes Wille war, dass er so lange warten musste für seinen Sohn. What was the problem? Was war das Problem? I tell you what the problem. Ich kann euch sagen, was das Problem war. Unglaube. Abraham's heart actually never believed what God said. Das Herz von Abraham glaubte nie, was Gott gesagt hat. So what did God do? Und was hat Gott getan? God had to teach him that formula. Gott hat ihm diese Formel gelehrt. Formula prayer. God comes to Abraham. Weil Gott kam zu Abraham. In Genesis 17 verse 5. Im 1. Mose 17,5. Und er sagt, your name is not Abraham anymore. Von jetzt an ist dein Name nicht mehr Abraham. But you shall be Abraham. Aber du sollst Abraham heißen. 10 verses later, he told the same thing basically to Sarah. Und 10 Verse später macht er das gleiche mit Sarah. Das ist eine Sache für Sarah. He said, you're not Sarai anymore, you're Sarah. Er sagt zu ihr, du bist nicht Sarai, du bist Sarah. Sarai, mein Sohn será Sarah. Now, you see, we read this like this, but don't really understand it. Aber siehst du, du liest das und man versteht es nicht ganz so recht, was bedeutet. Because to us, Abraham, what's the big deal? Weil für uns ist Abraham das Gleiche, kein Problem. Well, of course, it's Hebrew. Ja klar, er ist Hebräisch. Und wir sprechen ja nicht Hebräisch. Doesn't make sense to you. Deshalb macht es für uns keinen Sinn. It made perfect sense to Abraham. Aber dem Abraham hat es sehr viel Sinn gemacht. So God changed his confession and told him, from now on it has to be the BPPP formula. Und Gott hat seine Proklamation geändert und hat gesagt, es muss BPPP sein. Look, this is what God said in Genesis 17. Denn schau, das ist, was Gott im 1. Mose 17,5 gesagt hat. No longer shall your name be exalted father. Dein Name soll nicht mehr sein erhabener Vater. From now on your name shall be the father of multitudes. Sondern dein Name soll sein Vater von vielen Nationen. Suddenly everything is different. Und auf einmal ist alles anders. He already was an exalted father. Weil er war schon ein erhabener Vater. He had Ismael. Er hatte Ismael. But he never believed that he actually could be the father of multitudes. Aber er glaubte nicht, dass er ein Vater von vielen sein kann. How do we know? Wieso wissen wir das? Look, there is a huge difference when you study Romans 4 and Hebrews 11 about the life of Abraham. Schau, da gibt es einen riesen Unterschied, wenn ihr Römer 4 oder Hebräer 11 studiert. Über das Leben Abraham oder das Leben von Abraham im 1. Mose. Was ist der große Unterschied? Romans 4 and Romans 11 never talks about Abraham. It talks about Abraham. Römer 4 und Hebräer 11 spricht nur über Abraham, nie über Abraham. When he talks about this man of faith, our father of faith, Abraham. Und wenn er über diesen Vater des Glaubens Abraham spricht. Abraham didn't come into being until Genesis 17. Dann existierte dieser Abraham gar nicht vor 1. Mose 17. But in Genesis 12, God already told Abraham that he will be the father of many nations. Aber im 1. Mose 12 sprach Gott schon zu Abraham, dass er der Vater von vielen Nationen sein wird. Abraham worked 10 years, more than 10 years. Aber dann hat Abraham noch 10 Jahre gebraucht. So Abraham, so Abraham was the guy who convinced his heart and came to real belief. Also Abraham war dieser Mann, der sein Herz überzeugt und zum richtigen Glauben kam. You imagine like this. Also stell dir mal vor. God comes. Gott kommt. So if God says it, it's biblically. It's the first B. Also wenn es Gott sagt, dann ist es biblisch, also das erste B. So God comes. Also Gott kommt and says, und sagt. Now, Richard, you're going to not have to call yourself anymore. Ich möchte nicht mehr, dass du erhabener Vater heißt. You have to refer to yourself as father of multiples. Sondern du musst dich jetzt Vater vieler Völker nennen. So I come to your house. Also ich komme zu dir nach Hause. And I say this. Und ich sage das. Hallo. Ich bin Reinhard. And you respond. Und du sagst. Pleasure. Hallo. Father of the multitudes. Ich bin Vater vieler Völker. Oh really? Oh wirklich? You are what? Du bist was? I am father of the multitudes. Ich bin Vater vieler Völker. You will be? Also du wirst es sein? I am. Nein, ich bin es. Show me your children and grandchildren, great grandchildren. Also zeig mir deine Kinder, deine Großkinder, deine Urgroßkinder. I don't know how to explain this. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. So one day you will be the father of the multitudes? Also das heißt, eines Tages wirst du Vater vieler Völker sein? Nein. I already am. Ich bin es schon. Liar. Lügner. Show me. Demonstre. I don't really know how I should explain this. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. But God himself told me. Aber Gott selber hat mir gesagt. Biblisch. God told you what? Was hat er gesagt? God told me that from now on I have to introduce myself as the father of the multitude. Er hat mir gesagt, von jetzt an soll ich Vater vieler Völker heißen. How can you do that? Also wie kannst du das machen? That's heresy. Ja, das ist doch falsche Lehre. Well, that's what God said. Das ist, was Gott mir gesagt you hat. Imagine. Also stell dir vor, morning, im Morgen Sarah is making breakfast. Macht Sarah das Frühstück. Father of the multitudes, breakfast is ready. Und sie ruft, Vater vieler Völker, das Morgenessen ist bereit. And he is looking around. Und er schaute umher. Und er sagt, ah ja, das bin ja ich. Yeah, that's me. Ah ja, das bin ich. Ich. Father of the multitudes. Ich bin Vater vieler Völker. Ich persönlich bin Gegenwart. Father of the multitudes. Vater vieler Völker. Why did God wieso hat es Gott gemacht? Weil das Herz von Abraham nie geglaubt hat, was Gott ihm im 1. Mose 12 gesagt hatte. Abraham, was an unbeliever. Abraham war ein Ungläubiger. Und deshalb hat Gott ein Abraham ausgewechselt zu einem Abraham, der ein Gläubiger war. Wie wissen wir, dass Abraham ein Ungläubiger war? Genesis 12. Schau in 1. Mose 12. God literally says that you shall be the father of the multitude. Gott hat gesagt, du sollst Vater vieler Völker sein. Und dann hat er gelogen. Even willing to let his wife be taken by other men because he's scared they won't kill him because she's so beautiful. Und dann ist er sogar bereit, dass seine Frau von anderen Männern genommen wird, dass er sein Leben verschonen kann, weil sie so wunderschön ist. If he would have believed that what God said is true. Und wenn er geglaubt hätte, dass was Gott sagt wahr ist. You know what he would have said? So, wisst ihr, was er gesagt hätte? He said, everything is fine. Alles ist okay. They can't kill me. Sie können mich nicht umbringen. Because God said I'm the father of multitudes, so I cannot die until I have children and grandchildren. Weil Gott hat gesagt, ich werde der Vater vieler Völker sein, deshalb können sie mich nicht umbringen. When Sarah said, und wenn Sarah gesagt hat, take my maiden, make a child. Nimm meine Magd und mach mit ihr ein Kind. Pode pegar a concubina e fazer filho. If he would have believed, wenn er geglaubt hätte, he would have said, hätte er gesagt, he's stupid. Bist du verrückt? The father of multitudes. Ich bin der Vater von vielen Völkern. Und ich werde dadurch nicht betrügen. And me, who will have children. Aber es wird du und ich sein, die vielen Kinder haben werden. Aber er hat es nicht geglaubt. Heart didn't believe. Sein Herz hat es nicht geglaubt. So God says, und deshalb hat Gott gesagt, ich weiß, BBBB is gonna change his heart. PPGP wird sein Herz ändern. And the father of multitudes. Ich bin der Vater vieler Völker. I'm going to show you next time what they did and how we can apply. Und ich werde euch das nächste Mal zeigen, was er gemacht hat und wie wir es anwenden können. Okay, wir sehen uns.